So viel Milch habe ich ja noch nie auf einem Haufen gesehen. Psst. Oh ja, ja, natürlich. Ja. Ruhe bitte, bitte. Allmähliche Zerkrümelung bei Radio Plau. Bücher, Kekse, Comics, irgend so ein Kassettenpunk und natürlich noch eine Menge poetischer Anarchismus, was auch immer das ist. Es war in den ersten Februartagen des Jahres 1911, nachts um 2 Uhr, als mich mein Mann mit den Worten weckte: Ich hab's, ich hab's. Ich wusste gleich, um was es sich handelte, um den Namen der neuen Zeitschrift. An diesem Abend war stundenlang an unserem Tisch im Café des Westens der Name für die neue Zeitschrift gesucht worden. Mit uns am Tisch saßen die Freunde Karl Einstein, Jakob van Hoddis, Anselm Rüst, Ludwig Rubiner, der Maler Max Oppenheimer, genannt Mob, und andere. Die Aktion, Zeitschrift für freiheitliche Politik und Literatur, herausgegeben von Franz Femfert, Nummer 1 vom 20. Februar 1911, erscheint jeden Montag, Einzelheft 10 Pfennig. Darin Mitteilungen des Komitee konfessionslos, Nachdruck erwünscht. Der Träumende. Blaugrüne Nacht, die stummen Farben klimmen. Ist er bedroht vom roten Strahl der Speere und rohen Panzern? Ziehen hier Satans Heere, die gelben Flecke, die im Schatten schwimmen, sind Augen wesenloser großer Pferde. Sein Leib ist nackt und bleich und ohne Wehre. Ein fades Rosa eitert aus der Erde. Berlin, Jakob van Hoddis, 1911. Karl Otten. Ich schlich die Nassauische Straße entlang. Ich hatte einen Berliner gefragt, können Sie mir sagen, wo die Nassauische Straße ist? Der Mann blieb stehen, sah mich an und sagte: Mein Herr, Berlin hat 4 Millionen Einwohner und ausgerechnet mir müssen Sie fragen. Ich war vollkommen bedrückt von dieser Antwort, da es in München anders zuging. Ich kam aus München. München war immerhin eine lebendige, kultivierte Stadt. Und was war hier? Mit Ornamenten beklebte 4-5-stöckige Häuser mit schmalen Fenstern. Aber hinter den Gardinen, da standen die Entlassenen, da standen die Pensionierten, die Beamten, die Beamtinnen, die Frauen, die Hausfrauen. Und da ging einer vor mir her und ein Kind mit einem kleinen Puppenwagen. Ich ging auf der linken Seite und spähte hinüber. Auf der anderen Seite waren die unregelmäßigen Zahlen und richtig, da war Nummer 17, Nassauische Straße 17. Aber um Gottes Willen, da war ja eine Kirche. Da war ja eine zweitürmige, in den Himmel, in den düstern, grauen, verregneten Berliner Himmel hineinstechende, wie große Nadeln hineinspiekende Kirchtürme. Ich ging weiter und dachte mir, das ist doch nicht möglich, und kehrte auf der anderen Seite dann zurück zu dieser Kirche, ging unter dem Gotteshaus durch über einen Hof, der mit 200 blinden Fenstern auf mich, den Verräter, herabschaute. Und dann, richtig, da war das Hinterhaus und jetzt 4 Treppen hinauf. Mein Herz schlug gegen die mageren Rippen. Ich dachte, ich bewältige diesen Aufstieg nicht mehr. Und doch, die Tür stand offen, ein kleines Zettelchen, die Aktion. Das kannte ich. Ich ging hinein, schloss die Tür hinter mir. Ich war in einem Korridor, der nach links und rechts sich ausdehnte. Berge von Papieren in Regalen, darüber kubistische, expressionistische, dramatische Bilder, schwarz-weiß, rot-blau, grüne Regenbögen des Expressionismus rieselten auf mich herab. Mein Herz schlug höher. Ich hatte wieder Lust am Leben. Hier war ich zu Hause. Ich legte meinen Mantel auf den Tisch, den Hut dazu, und da stand die Tür offen und da war die Redaktion in Person. Hinter einem Schreibtisch, der Schreibtisch, der sonst ewig zwischen mir und ihm, dem Herrn Redakteur, stand und mich abwehrte. Schauen Sie, lieber Freund, ich bin hier mit Tausenden von Briefen und Besuchen belastet, überlastet. Machen Sie es kurz, machen Sie es 2, machen Sie es 3 Minuten. Hier war keine Rede davon. Hier saß sich Franz Femfert in Person gegenüber. Da saß er, ein mageres Gesicht, das Gesicht eines Asketen mit einer hohen, vorgewölbten Stirn, kreidebleich, darüber schütteres, blondes Haar, straffes, klares Haar und unter dieser vorgewölbten Mathematikerstirn 2 Augen, die nicht etwa blau, sondern Pleue selbst waren. Von einer durchdringenden, faszinierenden und, wie mir schien, ironischen Pleue und dann eine kleine, ganz zierlich gemeißelte Nase und ein fast lippenloser, schmaler Mund, die Wangen eingefallen. Femfert litt an einer Tuberkulose. Er durfte nicht rauchen. Wenn wir rauchen wollten, mussten wir auf den Korridor gehen und dort rauchen. Weil er in seinem Arbeitszimmer der Nikotingeruch unerträglich für ihn mit Hustenkrämpfen verbunden war. Und ich sagte, ich komme in einem ganz bestimmten Anliegen zu Ihnen. Ich komme zu Ihnen, weil ich absolutes Vertrauen habe, dass Sie schweigen können, aber mir gleichzeitig helfen. Mir helfen gegen mich selber, gegen meine eigenen Zweifel. Erich Mühsam und selbst Wedekind, selbst Heinrich Mann lachen mich aus. Der einzige Mensch, der mir glaubt, der mir recht gibt, ist Karl Sternheim. Was denken Sie? Ich komme soeben vom Balkan. Sie wissen, mein erstes Buch über Albanien, die Reise durch Albanien, das den Krieg in seinem nuklearen Zustand schildert. Dieses Buch ist gerade erschienen. Es hat keinen Erfolg und die Idee, die hinter diesem Buch steht, dass der Krieg wirklich kommt, dass der Krieg in der Türkei, der Balkankrieg, das erste große Manöver des kommenden Krieges ist, dass der Krieg hinter der Ecke steht, dass er auf uns lauert. Ich habe dort in den Schlachtfeldern gesessen. Ich bin dort herumgewandert und es sind mir die Karren, die Ochsenkarren mit Hunderten von Leichen vorbeigeschleppt worden. Ich habe die ersten Massengräber gesehen. Ich habe brennende Dörfer gesehen. Die ersten Heldengräber auf Pfählen im Boden stand als einziges Zeichen, dass hier ein Mensch begraben lag. Seine Soldatenkappe. Herr Pfemfert, glauben Sie mir, dass der Krieg so nah ist, dass ich ihn rieche oder bin ich verrückt geworden? Pfemfert sah mich an, er hatte kein Wort geredet. Das Düster seiner Augen war so durchdringend geworden. Der Mann blickte mir nicht nur ins Gesicht, er blickte mir nicht ins Gehirn und in die Seele. Der Mann blickte durch mich hindurch wie durch einen Glaskörper in die Zukunft. Und er sagte, ich weiß, wer Sie sind. Ich habe Ihre Gedichte gelesen. Ich habe Ihre Gedichte gedruckt. Ich warte auf Ihre weitere Mitarbeit. Ich habe absolutes Vertrauen. Wenn Sie meine Arbeiten gelesen haben, dann wissen Sie, dass ich der gleichen Meinung bin und dass wir dem kommenden Unheil nichts anderes entgegenzusetzen haben als unseren Glauben an uns selber und an die Kameradschaft, an unsere Freunde. Dann kam Anja Pfemfert herein und gab uns einen Tee. Wir schlürften den Tee. Ich war erschöpft. Und in diesem Zustand der Erschöpfung des Produktiven, des Mannes, der eine ungeheuerliche Last von seiner schmalen Brust gewälzt hat. Ich war ein junger Bursche, der nicht weiter wusste, als dass er die Wahrheit zu sagen habe, um zu stoppen, um zu halten und zu bremsen, um gehört zu werden. Von dieser schöpferischen Erschöpfung ging ich hinaus durch die Nacht. Ich hatte eine Adresse bekommen. Dort können Sie schlafen. Die Adresse lautete Ludwig Rubino. Ich schlief auf einem Sofa, das heißt, ich konnte nicht schlafen, denn dort war temperamentvoll, russisch-revolutionär, die Diskussion in vollem Brande. Wir diskutierten die Möglichkeit, dass der Balkankrieg sich zu einem Weltkrieg ausweiten könnte. Tristitia ante. Schneeflocken fallen, meine Nächte sind sehr laut geworden und zu starr ihr Leuchten. Alle Gefahren, die mir ruhmvoll deuchten, sind nun so widrig wie der Winterwind. Ich hasse fast die helle Brunst der Städte. Wenn ich einst wachte und die Mitternächte langsam zerflammten, bis die Sonne kam, wenn ich den Prunk der weißen Huren nahm, ob magerer Prunk mir endlich Lösung brächte, war diese Krelle nie und dieser Kram. Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen. An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Berlin, Jakob van Hoddis. Das war abgedruckt in der Ausgabe vom Mittwoch, dem 2. Januar 1913. Die Ausgabe war dem Dichter Georg Heim gewidmet, der ein Jahr vorher beim Schlittschuhlaufen auf dem Wannsee tödlich verunglückt war, als er seinem Freund helfen wollte, der ins Eis eingebrochen war. Schmied der Führer! über die Bedeutung der Aktion für die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg und die nachfolgende Zeit, ihre Stellung in der Sammlung einer geistigen Revolte in Literatur, Kunst und Politik ist hier bereits ausführlich gesprochen worden. Auch zur Person ihres Herausgebers ist in dieser Hinsicht wenig hinzuzufügen. Herausgeber und Zeitschrift sind völlig eins und selbst der innere Mitarbeiterkreis, so differenziert sich auch später die Einzelnen bewegt haben mögen, in der Aktion kamen sie zu Wort unter einem Sammelnamen, Franz Pfemfert. Sie wären unter diesem Namen woanders auch nicht gedruckt worden. Der Schluss liegt nahe, Franz Pfemfert hätte einen magischen Einfluss auf seine Mitarbeiter ausgeübt, eine Diktatur, wenn man so will. Mag das manchmal auch so aufgefasst worden sein, dem Pfemfert lag das völlig fern. Er war alles andere als darauf bedacht, seinen Mitarbeitern einen Einfluss aufzuzwingen. Der Mann, der in Berlin in der Nassauischen Straße im Hinterhaus, im vierten Stock sozusagen bei offener Tür hinter seinem Schreibtisch gesessen ist, jeder konnte ohne zu läuten oder zu klopfen eintreten und zu ihm sprechen, während er mit einer kleinen Handmaschine sich seine Zigaretten stopfte. Für Pfemfert war jeder, der in den Laden kam, ob er etwas zur Beurteilung brachte oder gedruckt werden wollte, ein Kunde, ein guter oder ein schlechter. Die Mutter Pfemferts hatte einen Stand in der Berliner Großmarkthalle. Wild und Geflügel, Pfemferts selige Witwe. Franz wurde schon sehr früh im Laden der Mutter beschäftigt. Er hatte die Bestellungen auszutragen und zu diesem Zweck war für den Jungen ein Fahrrad angeschafft worden. Franz Pfemfert als Radfahrer. Ich weiß, dass ich mich mit dieser Bemerkung bereits auf gefährlichem Boden bewege, als vor einigen Jahren anlässlich des Ablebens Pfemferts die New Yorker Wochenzeitung Der Aufbau in einem Gedenkartikel den Radfahrer Pfemfert erwähnt hatte. Ich selbst bin für diese Informationen die Quelle gewesen, antwortete Alexandra Ramm, die Frau und Lebensgefährtin Franz Pfemferts aus Mexico City, sofort und telegrafisch mit einem scharfen Dementi. Ich kann mir nicht helfen. Die geheime Vorliebe unseres Pfemfert ist das Radfahren gewesen. Er war eingeschrieben in der Rennfahrerschule des Altmeisters August Leer, der Heros und Vater aller deutschen Radrennfahrer. Die Einschreibung allein berechtigte den Schüler, bereits kleinere Rennen in der Provinz zu fahren. Pfemfert liebte es, mir Fotos zu zeigen, wie er im Rudel der August-Lehr-Schüler Tempofahren zur Spitze aufgeschossen war, im Grunewald, ich nehme an, auf der Straße des heutigen Avus. Er bedauerte dabei stets, dass die so vielversprechende Karriere als Rennfahrer bald aufgegeben werden musste, als ein Sturz mit einem Bruch des Schlüsselbeines die Folge ihn außer Gefecht gesetzt hatte. Pfemfert hatte darin großes Vertrauen zu mir und er pflegte mir seine Erlebnisse als angehender Rennfahrer über das ganze Gesicht strahlend zu erzählen, weil ich selbst, wie jetzt hier gestehen muss, brennend gerne hätte Rennfahrer werden wollen. Ich sollte jetzt hier erwähnen, dass Pfemfert sich schließlich um den Durchbruch jener literarischen und künstlerischen Richtungen hat kümmern müssen, die wir heute als Expressionismus zu bezeichnen gewohnt sind. Er hat dieser Bewegung während des Ersten Weltkrieges und der späteren Kriegsfolgen im Weimarer Regime eine politische Spitze verliehen, eine aggressive Spitze gegen die Regierung und deren Vertreter, das parlamentarische System, später gegen die Parteien, die Parteiapparate und schließlich gegen jede Form sozialistischer und kommunistischer Ideologie, sofern diese an ein autoritatives Dogma der Partei gebunden war. Das führte bei der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus Pfemfert in die Emigration nach der Tschechoslowakei, aber auch innerhalb der Emigration in eine völlige Isolierung. Als Fotograf nach Karlsbad, ich verstehe von Fotografien nichts. Ich kann mich daher auch nicht in Argumente darüber einlassen, ob Pfemfert ein guter, ein schlechter oder überhaupt kein Fotograf gewesen ist. Auf die Gefahr hin, gesteinigt zu werden, neige ich der letzteren Auffassung zu. Ich bin selbst eines seiner Opfer geworden. Als echter und gut handwerklich ausgerüsteter Fotograf benutzte Pfemfert eine riesengroße Kiste auf dem üblichen dreibeinigen Gestell, die er in gefährlicher Nähe gegen das Objekt verschob. Dann kam das Manipulieren mit dem schwarzen Tuch und es fiel eine Klappe. Heraus kam später ein Fotoabzug, auf dem die Gesichtshaut um die Backen und das Kinn einer Kraterlandschaft auf dem Monde glich, mit tiefen und breiten Löchern überzogen und miteinander verbunden durch ein Spinngewebe von Bartstoppeln. Das ist das wahre Gesicht, das echte, hieß es bei Pfemfert, das ungeschminkte. Es zeigt den Menschen an der Wand, hinter der er sich nicht mehr verstecken kann. Im letzten Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg hing an der Ecke des Boulevard de Capucines in Paris vor dem Freiplatz der Madeleine ein Schaukasten mit Pfemferts Fotos. Die französische politische Prominenz mit Léon Plum an der Spitze. Das Hemford-Studio war oben im Haus untergebracht. In der Tat, diese Fotos zeigen bereits das wahre Gesicht Frankreichs. Hier scheint mir der Anknüpfungspunkt zu liegen. Es gab zu diesen Zeiten nicht mehr allzu viel zu schreiben, zu entlarven. Es fiel schon sowieso alles in Trümmer. Leichenfledderer ist Hemford nie gewesen. Und das noch verbliebene Fett schöpften die Emigranten ab, die davon notdürftig zu leben hatten. Für Hemford keine Arena mehr, wo es sich verlohnt hätte aufzutreten. Ich habe mir von gemeinsamen Bekannten erzählen lassen, die Hemford in Mexico City aufgesucht haben, dass er in seinen letzten Lebensjahren damit beschäftigt gewesen ist, die Neuherausgabe der Zeitschrift Die Aktion vorzubereiten. Das Fotostudio war der Automation zum Opfer gefallen. Als das Jewish Labor Committee in New York beschlossen hatte, Hemford zu seinem 70. Geburtstag ein Geschenk zu übermitteln, hatte er sich einen Fotomaton gewünscht. Mit seltener Einmütigkeit hatte die Bürokratie in Washington und Mexico City dies verhindert. Washington gab keine Ausfuhrerlaubnis und Mexiko verweigerte die Einfuhrerlaubnis, selbst als Geschenk. Wohin hätte die neue Aktion gesteuert und gegen wen? Ich vermute, in erster Reihe gegen den überwuchernden Geschäftsbetrieb in Literatur und Kunst, gegen die Überheblichkeit von neuen Richtungen, die ohne Inhalt sind und ohne Beziehung zur Umwelt, ohne die inneren Auseinandersetzungen des geistigen und schöpferischen Menschen, die dem Expressionismus erst den Auftrieb gegeben haben. Mit anderen Worten, Hemford und die neue Aktion wären zu ihren Anfängen zurückgekehrt. Jetzt hören wir noch mal kurz Musik, die einstürzenden Neubauten von Kassette, wie alles in dieser Sendung. Das ist die Neubauten, aber die Weeks. Patriotismus. Solange das Volk patriotisch bleibt, solange es an der sentimentalen Vorliebe für das Land, in dem der Zufall es geboren werden ließ, festhält, solange wird es auch glauben, dass sein Land sehr viel mehr wert sei als das danebenliegende, dass es ehrend sei, dafür zu sterben, solange wird es unmöglich sein, den internationalen Kriegen ein Ende zu bereiten. Das Volk wird patriotisch bleiben. Es wird sich ferner töten lassen und töten in der Verteidigung des augenblicklich zu Recht bestehenden Vaterlandes, bis ihm klar geworden sein wird, dass es durch die Annexion seines Landes durch ein anderes benachbartes nichts verliert. Eine solche Annexion ist es nicht zu wünschen, weil sie nur das Resultat eines Krieges sein könnte, durch den Sieger wie Besiegte immer viel zu leiden haben werden. Das ist ein Text von Franz Pfemfert aus dem Jahre 1914, von Anfang 1914, also als der Erste Weltkrieg noch nicht ausgebrochen war. Und der Text endet mit dem Absatz: Wenn wir ernstlich die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa entgegenstreben, das heißt, wenn wir dauernden Frieden der Völker wollen, dann müssen wir uns einzig nur als Europäer oder besser als Landsleute, als Mitbenutzer der ganzen Erde fühlen. Ja, ein Text von Franz Pfemfert aus dem frühen Jahr 1914, als man den Ausbruch des Ersten Weltkrieges schon vorher herahnen konnte, aber als er noch nicht ausgebrochen war. Wir hören noch einen weiteren Text jetzt von Franz Jung, den wir vorher auch schon gehört haben, der nochmal den Kriegsausbruch, den Kriegsbeginn im Ende Juli 1914 schildert oder Anfang August. Die Straße unter den Linden zu beiden Seiten entlang zum Schloss zog eine nach Tausenden zählende Menge hin und her. Unter infernalischem Gebrüll, woraus ein Reporter die Wacht am Rhein herausgehört haben wird. Auch noch in der Erinnerung heute fast unvorstellbar. War das Ende der Welt gekommen? Zumindest stürzte eine Welt zusammen über die paar Dutzend Friedensdemonstranten, in die hinein ich geraten war. Soviel ich mich erinnere, war diese Demonstration von den Syndikalisten um Carter und Rocker aufgezogen worden. Ein Transparent über zwei Stangen gespannt wurde hochgehoben, eine rote Fahne entfaltet und die Demonstration, nieder mit dem Krieg, begann sich in Reihen zu ordnen. Wir sind nicht weit gekommen. Ich glaube nicht, dass besondere Gewalt angewendet worden ist. Die Flut ging über uns weg. Wir trieben vereinzelt und auseinandergerissen in dieser Flut. Jeder wahrscheinlich unfähig, sich zu wehren, sich überhaupt zu rühren. Polizei hatte nicht nötig einzugreifen. Militärposten und Polizei, die ich vorher um die französische Botschaft herum gesehen hatte, schienen nicht mehr vorhanden. Sie werden erst später in Erscheinung getreten sein. Ich fand mich wieder in einer Art Turnhalle am Hausvogteiplatz, die von der Polizei requiriert worden war. Dort wurden die verdächtigen Ausländer eingeliefert, die auf der Straße als Spione aufgegriffen worden waren. In einem Kreuzverhör von erstaunlicher Kürze und Präzision wurden die Eingelieferten, von Stunde zu Stunde strömten neue Hunderte hinzu, sortiert in Gruppen und irgendwohin abtransportiert. Mir wurde bedeutet, ich hätte mich in Spandau beim 5. Garde-Grenadier-Regiment zu melden und würde dorthin überstellt werden. Ich wartete nicht ab, sondern entfernte mich. Die Wachen am Tor kümmerten sich nicht darum, wer da ein- und ausging. Ich fuhr mit der Straßenbahn nach Hause. Margot und die Mutter schrien sich gegenseitig an, um Geld und um die Zukunft des Kindes. Die beiden stritten sich um den Sinn der Welt, die Unterhaltspflicht und den Respekt der Kinder gegenüber den Eltern. Mein Erscheinen vereinigte die Wut, für die es sonst keine Auflösung gegeben haben wird, gegen mich. Ich bin der Schuldige. Vieles, was so auf mich eingeschrien wurde, war mir durchaus nicht fremd. Ich habe selbst manchmal darüber nachgedacht, die Verantwortungslosigkeit, Kinder in die Welt zu setzen, die zweifelhafte Rolle des Mannes in der Bindung zur Frau, die Stellung in der Familie. Ich wurde mehr oder weniger aus der Wohnung herausgeschmissen, so eines der ersten Opfer dieses Krieges. Ich fuhr den nächsten Morgen, wie ich die Nacht verbracht habe, weiß ich nicht mehr, sicherlich allein. Ich ließ mich treiben. Den nächsten Morgen meldete ich mich in Spandau in der Kaserne. Ich hatte nicht die notwendigen Papiere bei mir. Das machte damals wenig aus. Auf dem Kasernenhof waren Strohsäcke ausgelegt. Dort kampierten wir, es gab Essen und von Zeit zu Zeit wurden Leute aufgerufen. Für mich kam das am dritten Tage und ich wurde zu einer Kompanie eingeteilt. Wir wurden aufgeschrieben, ich befand mich in der Gruppe der Kriegsfreiwilligen. Nach einigen Wochen wurde ich aus dieser Gruppe wieder ausgesondert und in eine andere Kompanie gesteckt. Das ist der Grund, warum ich schon nach 6 Wochen, kaum in den Grundverhalten ausgebildet, ich konnte zur Not grüßen, aber nicht schießen, ins Feld geschickt wurde. Dieser Vorgang hat mir wahrscheinlich später das Leben gerettet. Mit dem ersten Ersatz zum aktiven Regiment mitten hinein in die Schlacht bei Tannenberg. Der Ersatz kam zwar nicht mehr zur Zeit, die Schlacht war schon geschlagen, aber wir fuhren dann noch mit der Bahn ein paar Wochen hin und her und marschierten Tag um Tage nach Polen hinein, bis wir zum Schluss an der Weichsel zum Einsatz kamen, ich glaube bei Iwan Gorod. Den größten Teil des darauf folgenden Rückzuges des 3. Garde-Reservedivision nach der heimatlichen Grenze habe ich allein gemacht, als Mitglied der Grünen Armee, einer Gruppe Deserteuren, die sich auf eigene Faust in die Heimat absetzten. Nachts auf Seitenstraßen durch die Wälder, am Tage schliefen wir in verlassenen Scheunen und in Bauernhöfen, die von den Bewohnern verlassen waren. Es gab eine Anzahl kritischer Situationen, besonders an den zentralen Kontrollpunkten der Feldlazarette, die wir passieren mussten, um den Krankenschein zu bekommen. Für mich war dies die geringste Schwierigkeit. Auf diesem Marsch zur Heimat bin ich körperlich derart heruntergekommen, Mantel und Uniform zerrissen, die Hose klebte in einer festen Kruste von Dreck und Blut, dass man mir den Oberschenkelschuss ohne weiteres geglaubt hat. Zum Glück waren zu gleicher Zeit ringsum Schlachten im Gange, versprengte und von der Einheit abgekommene keine Seltenheit. Unser Feind war die berittene Feldgendarmerie. Ich bin durchgekommen. Ich kam nach Berlin. Im Café des Westens wurde ich von einem Dr. Serner in Empfang genommen, der von Margot gebeten war, sich meiner anzunehmen. Dr. Serner empfing mich im Café in einem pompösen Pelzmantel. Das war aber auch alles. Darunter war nur spärliche Unterwäsche. Den Anzug hatte er versetzen müssen. Dieser Serner war auch kein Doktor und hieß nicht Serner, sondern Seligmann, Sohn eines Zuckerbäckers aus Karlsbad. Serner schrieb unter seinen vollen Titeln einen ärztlichen Rapport an das Ersatzregiment, wonach er auf der Straße einen Soldaten mit dieser und dieser Nummer aufgefunden habe, in einem desolaten Zustand, sodass er sofort die Überweisung in ein Spital veranlasst habe. Er vergaß, den Namen des Spitals anzugeben. Ich hatte damit einen Vorsprung von gut einer Woche. Für meine Flucht nach Österreich war das erstmal genug. Jetzt hören wir noch mal kurz Musik. Die Band Matador aus Berlin, wie passend. Und was ihr gerade gehört habt, war noch mal ein Abschnitt von Franz Jung aus dem Jahre 1914, eine Schilderung seines Kriegseintritts und seiner beinahe gleichzeitigen Desertion aus seiner Autobiografie Der Weg nach unten. Und jetzt noch mal Matador von Kassette. Und dann natürlich die Stimmen der endlich nicht mehr schweigenden Mehrheit in der Rubrik. Oh, ich muss die Musik mal ausstellen. In der Rubrik, ich schneide die Zeit aus, für uns aufbewahrt. Und wenn ich 100 Jahre würde, diese Tage werde ich nie vergessen. Es ist das Größte, was wir erlebt haben. Wir wussten nicht, dass so Großes erlebt werden kann. Noch vor drei Wochen wären wir unfähig gewesen, es uns vorzustellen. Uns ist das deutsche Wesen erschienen. In allen deutschen Herzen schlägt jetzt derselbe heilige Zorn. Alle deutschen Wunden schließen sich. Gelobt sei der Krieg, der uns am ersten Tag von allen deutschen Erbübeln erlöst hat. Hermann Bahr im Berliner Tageblatt, 14. August 1914. Und nochmal so ein Zitat. Nur nach einer Seite hin ist dieser Krieg von innerer Bedeutung. Historisch notwendig, um mit dem vollen Hass zu führen, den rassigen Menschen zollen. Emil Ludwig am 6. September 1914 im Berliner Tageblatt. Und immer mehr Todesanzeigen in der Aktion. Alfred Lichtenstein ist gewesen. Ein Schuss durch den Leib tötete ihn, der als dienstpflichtiger Soldat nach dem westlichen Schlachtfeld kommandiert worden war, den 25. September 1915. Alfred Lichtenstein, Gespräch über Beine aus dem Nachlass des Dichters. Als ich im Coupé saß, sagte der Herr gegenüber, Ihnen kann man die Beine nicht abtreten. Ich sagte, wieso? Der Herr sagte, Sie haben keine Beine. Ich sagte, merkt man das? Der Herr sagte, natürlich. Ich nahm meine Beine aus dem Rucksack. Ich hatte sie in Seidenpapier eingewickelt und als Andenken mitgenommen. Der Herr sagte, was ist das? Ich sagte, meine Beine. Der Herr sagte, Sie nehmen die Beine in die Hand und kommen dennoch nicht weiter. Ich sagte, leider. Nach einer Pause sagte der Herr, was gedenken Sie ohne Beine eigentlich zu tun? Ich sagte, darüber habe ich mir den Kopf noch nicht zerbrochen. Der Herr sagte, ohne Beine können Sie nicht einmal ohne Schwierigkeiten Selbstmord begehen. Ich sagte, das ist aber ein fauler Witz. Der Herr sagte, nicht doch. Wenn Sie sich erhängen wollen, müsste ich Sie erst auf das Fensterbrett heben. Und wer wird Ihnen den Gashahn öffnen, wenn Sie sich vergiften wollen? Den Revolver können Sie sich nur heimlich durch einen Dienstmann besorgen lassen. Wie aber, wenn Ihnen der Schuss davonläuft? Um sich zu ertränken, müssten Sie ein Auto nehmen und sich von einer Tragbahre von zwei Pflegern in den Fluss schleppen lassen, der Sie an das jenseitige Ufer befördern soll. Ich sagte, das ist doch wohl meine Sorge. Der Herr sagte, Sie irren. Ich überlege, seitdem Sie da sind, wie man Sie aus dieser Welt schaffen könnte. Meinen Sie, ein Mensch ohne Beine sei ein sympathischer Anblick? Habe auch Existenzberechtigung? Im Gegenteil, Sie stören das ästhetische Gefühl Ihrer Mitmenschen erheblich. Ich sagte, ich bin ordentlicher Professor für Ethik und Ästhetik an der Universität. Darf ich mich vorstellen? Der Herr sagte, wie wollen Sie das machen? Sie könnten sich selbstverständlich nicht vorstellen, wie unmöglich Sie sind. Ich betrachtete melancholisch meine Stummel. Alsbald sagte die Dame gegenüber, keine Beine haben muss ein komisches Gefühl sein. Ich sagte, ja. Die Dame sagte, ich möchte einen Mann, der keine Beine hat, nicht anfassen. Ich sagte, ich bin sehr sauber. Die Dame sagte, ich muss einen großen erotischen Abscheu überwinden, um mit Ihnen zu reden, geschweige denn Sie anzusehen. Ich sagte, nanu. Die Dame sagte, ich glaube nicht, dass Sie ein Verbrecher sind. Sie mögen ein kluger und ursprünglich liebenswerter Mensch sein, aber ich könnte mit Ihnen wegen der Ihnen fehlenden Beine beim besten Willen nicht verkehren. Ich sagte, man gewöhnt sich an alles. Die Dame sagte, dass einer keine Beine hat, verursacht bei dem natürlich empfindenden Weibe ein unerklärliches Gefühl tiefen Grauens, als ob sie eine ekelhafte Sünde begangen hätten. Ich sagte, ich bin aber unschuldig. Das eine Bein kam mir in der Aufregung abhanden, als ich zum ersten Mal meinen Professorenstuhl einnahm. Das zweite habe ich verloren, als ich in Gedanken versunken, jenes wichtige ästhetische Gesetz fand, das zu grundlegenden Änderungen in unserer Disziplin führte. Diese Dame sagte, wie heißt dieses Gesetz? Ich sagte, das Gesetz heißt, es kommt nur auf die Struktur der Seele und des Geistes an. Wenn Seele und Geist edel sind, muss man einen Körper schön finden, mag er äußerlich noch so bucklig und entstellt sein. Die Dame hob ostentativ ihr Kleid und zeigte dadurch bis an den oberen Rand der Oberschenkel wunderschöne, in allerhand Seide gehüllte Beine, die wie blühende Zweige aus dem saftigen Leibe ragten. Unterdessen sagte die Dame endgültig, Sie mögen recht haben, obwohl man ebenso gut das Gegenteil behaupten könnte. Jedenfalls ist ein Mensch mit Beinen etwas erheblich anderes als einer ohne. Damit ließ sie mich sitzen, stolz davon schreitend. Ja, das war ein posthum veröffentlichter Text von Alfred Lichtenstein, der, wie gesagt, am 25. September 1915 gestorben ist als Soldat. Jetzt hören wir noch mal kurz etwas Musik, eine Kassette, die noch ein bisschen braucht, denn sie... Your steadily growing preference for duplication and names you fall in love with. Persia, Mozambique, meanwhile, you give your approval to Barrow, Vietnam, you annoy yourself and your photograph. How warm the streets appear about you, spotted by those beautiful red flags. Fairly low it may be, you will have to loosen your girl of dress. Having fallen in love, image of the doors, with the everyday usage of guns. And your relation with war, those you cannot choose. The war is a slippery, slimy background. A compulsion that your sudden courage be abandoned. You must always start to take advantage of anyone who embraces you. Now you're aware of it. Do not think of it as infinite. You have always been a villain. Banished, together with the clown, while really lodging on the factory list, like a broad, extended act of will. Reason is waiting for desperation. Love lasts no longer than a single nature. A war lasts a month or two. There are soldiers in front of your house. Follow war, follow landscape. Fly past you from all sides at once. There are no such patterns, neither for running up, nor for burning down houses, built to enslave us, or even buses. They're not like ships. They're not like nunneries you find elsewhere. I know that I have no future. It no longer excites me to masturbate on the telephone. And the faith in the 200,083 stones that loosed from the Kaiser Dam at the valid pilgrimage does little to populate my home. I am wretched. No knowledge helps me, and no sleep either. Now I take my history away from the enemy. His suffering belongs to me. They will be my weapons. No one dares to betray the betrayal of others. My defense against your lies is my deceit. The revolution will triumph, and maybe even banishment. The revolution demands of everyone, in an embarrassed language, the revolution promises certain things. There's nothing to laugh about. Nothing to laugh about. Answer me. The enemy with whom you sleep is for domestic use. The fear which springs up everywhere, it begins with a weakened prison. A single hearing is not enough to make you take up weapons. Ja, das ist die Band Academy 23 aus, von Kassette zugespielt. Und jetzt gehen wir nochmal ins Jahr 1916 in der Zeitschrift Die Aktion, um die es heute geht, in dieser Literatursendung. Und da lese ich nochmal einen Text von Emmy Hennings vor, einer nicht ganz unbekannten Dame. Und die hat den Text aus dem Gefängnis geschrieben. In 5 Tagen hat der König Geburtstag. Wir erwarten alle die Begnadigung. Auf dem Gefängnishofe sprechen wir leise von der Amnestie. Wir freuen uns und hoffen alle. Die eine sagt, der König begnadigt keine Sittlichkeitsverbrechen. Ja, weshalb denn nicht, fragt ein kleines Mädchen. Ich muss nochmal die Kassette ausstellen. Weil er das nicht mag, sagt eine schwarze Schmale. Er kann's halt nicht leiden. Ein anderer seufzt tief auf. Ja, ja, das ist schon fad. Wer wohl über Blutschande denkt, fragt ein hübsches Kind schüchtern und ziemlich besorgt. Nix ist, antwortet eine alte Hausiererin. Na, Blutschande, das ist doch Sittlichkeit. Der Spaziergang ist zu Ende. Wir grüßen uns mit den Augen. Auf Wiedersehen morgen. Wir stehen morgens um 6 Uhr auf. Es ist noch dunkel. Es ist sehr kalt. Nach der Brennsuppe kommt der Kirchgang. Die Schlüssel rasseln. Türen werden geöffnet. Alle stellen sich auf im langen Korridor. 2 für 2. Es wird leise geplaudert, obgleich es streng verboten ist. Nu, was ist? Schreit die Aufseherin. Seid's mal ruhig. Ihr wart wohl in der Stadt, weil ihr gar so viel zu erzählen habt. Alles lacht, findet den Witz ausgezeichnet. In der Kirche ist es eisig kalt. Ein Tannenbaum ist da mit brennenden Lichtern. Kinder singen im Chor. Man kann sie nicht sehen. Jesus, dir lebe ich. Jesus, dir sterbe ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Neben mir sitzt ein altes Mütterchen mit abgearbeiteten Händen. Sie singt zaghaft mit. Dann kommt die heilige Messe. Mit großen, hungrigen Augen hängen die Gefangenen an der heiligen Hostie. Alle Hände sind hoch erhoben. Dann wird das Weihnachtslied gesungen. Stille Nacht, heilige Nacht. Die Lichter tanzen und schwimmen. Meine Knie zittern. Die Betschemel sind schmal und hart. Ein hohes Gitter ist vor uns. Wie ein großes Netz. Auch euch ist heute der Heiland geboren. Das Jesuskind steht über dem Altar auf einem Sockel, von Lilien und Lichtern umgeben. Das Jesuskind streckt mir die kleinen Hände entgegen. Sein Kleid ist weiß und Licht. Und man sieht Sonnenstrahlen und die blonden Locken. Und ich sehe an mir hinunter. Ich trage ein graues, kurzes Kleid, eine graue Schürze und eine große, schlechte Holzpantoffel. Auch die anderen sehen alle grau und unendlich ärmlich aus, aber die Aufseherinnen sind adrett gekleidet. Sie haben gestreifte Hemdblusen an und jede hat eine schöne Brosche und eine schwarze Schürze. Sie sind so unnahbar. An der Seite hängt eine Stahlkette und daran ein großer Schlüsselbund. Ach, wenn das mein wäre, alle Schlüssel mein. Weihrauch steigt auf, alles flimmert und flirrt. Vor mir kniet ein junges Mädchen, das halbe Ohr fehlt ihr, ist von der schlimmen Krankheit zerfressen. Ihr Haar ist leicht gewellt, des Nachts trägt sie es in kleine Zöpfe geflochten. Ihr Gesicht ist fahl und hat blaue und rote Flecke. Sie stiert vor sich hin, gedankenlos. Die Litanei schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Eine bricht ohnmächtig zusammen und wird hinausgetragen. Die Kinder singen, harre meine Seele und rett auch meine Seele, du treuer Gott. Leises Schluchzen unterdrückt. Einige rutschen hin und her, können sich nicht aufrecht halten. Jetzt ist alles zu Ende. Der Priester hat die Kirche verlassen. Die Gefangenen können sich nicht losreißen von der Madonna, die ihren Mantel ausbreitet, unter denen sich alle Armen flüchten. Ein letzter Blick auf das weiße Jesukind und dann klirren Schlüssel. Die Kirchentür wird aufgeschlossen. Wir verlassen die Kirche. Holzpantoffel klappern. Wir gehen den kurzen Weg über den Gefängnishof. Wir atmen tief frische Luft. Man sieht die beiden Mönche, die den Gottesdienst abhielten, heimgehen. Sie tragen schöne große Bücher in den Händen, ganz sauber. Wir sehen ihnen nach, solange wir können. Die gehen fort und wir bleiben da, müssen wohl da bleiben. Wir werden in unsere Zellen geführt, um sie heute nicht mehr zu verlassen. Heute ist Sonntag. Wir hören nochmal Musik. Ja. Chào dù.